sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflücken sie gespinnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie gespinnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Menschen sind. Tote Welt im Strahlenwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?